Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Synchronsprecher-Interviews, mittlerweile Ausgabe Nummer 13, und ich habe natürlich wieder einen tollen Gast bei mir. Das ist diesmal Tobias Brecklinghaus. Hallo. Hallo. Ja, ich denke mal, vielen Anime-Fans speziell dürfte er auf jeden Fall bekannt sein jetzt durch seine neueste Rolle in Space Dandy. Spricht er natürlich den Namenskin im Space Dandy. Oder in Magi hat er Ugo gesprochen oder auch in Fate Zero als Kirei Kotomine. Ja, wollen wir direkt mal mit der ersten Frage beginnen? Ja, gerne. Hau raus. Wie bist du denn überhaupt zum Synchron gekommen? Ich bin erstmal Werbesprecher gewesen hauptsächlich und habe mich dafür immer schon vorher interessiert. Dann dachte ich mir, ja Gott, wenn ich jetzt hier schon gelandet bin und schon davon lebe sozusagen, ins Mikrofon zu sprechen, dann kann ich auch versuchen, mir den Traum zu erfüllen und tatsächlich synchron zu sprechen. Und dann habe ich mich da einfach vorgestellt und die wollten eigentlich nur Schauspieler haben da, ne? Und da ich jetzt keine Schauspielausbildung hatte, habe ich eine Fragestellung ausgenutzt, die mir da ganz gelegen kam. Man hat mich gefragt, hast du denn eine abgeschlossene Schauspielausbildung? Und ich sagte nur, nein, ich habe keine abgeschlossene Schauspielausbildung. Und dann wurde ich wenigstens zum Casting eingeladen und konnte mich da einmal beweisen. Ja, dann haben sie mich genommen. Haben sie dich trotzdem genommen? Ja, haben sie mich genommen, hat irgendwie geklappt. Wie alt warst du denn da, als du das erste Mal wirklich synchron gesprochen hast? Und was war so deine erste Rolle? Boah, gute Frage. Ich glaube, das war vor 4 Jahren. Ende des Jahres, soweit ich weiß. Und die erste Rolle, die nachher aufgezeichnet wurde, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, im Casting hatte ich so einen etwas dickeren Schwarzen zu sprechen. Und dann habe ich ein bisschen die Stimme ausgepackt. Und das fanden die alle super gut. Ja, das fand ich total lustig. Da ging das Talkback auf und alle haben gelacht. So, ach, was, das hätten wir ja nie gedacht, dass sowas da rauskommt. Ja. Und dann bist du direkt gut angekommen. Genau, da war ich direkt, waren die Lacher direkt auf meiner Seite. Also, war ein ganz guter Start, ne? Was fällt dir denn persönlich leicht und was eher nicht? Also, leicht fällt mir auf jeden Fall, Bösewichte zu sprechen. Da kann man sich eigentlich immer ziemlich leicht drauflegen. Vielleicht auch, weil ich selber eben gar nicht bin. Das ist vielleicht dann ein bisschen einfacher zu spielen. Schwer fällt mir, mich auf diese koreanischen und japanischen unnatürlichen Pausen, die so durch die Sprachunterschiede entstehen, mich da drauf zu legen. Das ist immer ein bisschen kompliziert. Irgendwie muss man viel atmen im Deutschen und viele komische Pausen mitten im Satz machen und komische Wörter verbinden, damit das nachher überhaupt noch passt. Und mit deiner Stimme fallen dir Bösewichte leicht? Ja, irgendwie schon. Einfach so tief wie möglich und ja, weiß ich auch nicht. Das hat eigentlich immer ganz gut geklappt bisher. Werde ich auch ganz gerne für besetzt. Gibt es denn vielleicht eine bestimmte Rolle, die du gerne mal sprechen würdest? Oder vielleicht etwas, was du dir so gar nicht vorstellen kannst zu sprechen? Also ich muss schon sagen, ich habe einmal mit Engelbert von Nordhausen zusammen hier, Battlefield 4 haben wir zusammen gemacht. Der konnte unheimlich viel erzählen natürlich von seinen Rollen. Er hat ja Samuel L. Jackson gesprochen die meiste Zeit. Und ich habe jetzt in Battlefield 4 den Irish, also auch einen Schwarzen, irgendwie gesprochen. Und irgendwie finde ich diese Spreche total gut. Da braucht man auch eine tiefe Stimme ein bisschen für. Selbst wenn man so ein bisschen kiekst und überschlägt mit der Stimme. Aber solche Rollen machen mir am meisten Spaß. Wenn ich da einen Schauspieler hätte jetzt, der, keine Ahnung, gerade upcoming wäre, das würde ich schon sehr, sehr gern machen. Und was du dir gar nicht vorstellen kannst? Ich weiß nicht, ich glaube, es gäbe nichts, das ich nicht tun würde, es sei denn, es würde für populistische Zwecke ausgenutzt oder sowas in der Art. Ansonsten kann man doch alles machen, ne? Kommt ja nur mal auf den Zweck an. Also offen für alles? Och, im Prinzip ja. Guck mal, ich habe auch Psyche Mats Darling gemacht, das war ein schöner Schwulen-Manga. Was ist denn der größte Unterschied für dich zwischen realen Filmen, Serien und eben Anime? Also Serien werden gerade unheimlich viel besser als Filme, finde ich. Oder merkt man ja auch, die finden ja einen großen Absatz. Es gibt ganz, ganz, ganz viele tolle Serien gerade. Und bei Filmen habe ich das Gefühl, die werden immer platter und immer schlechter und immer mehr auf Sensation und 3D und Sound und keine Ahnung. Aber die Story steht da irgendwie nicht mehr im Vordergrund. Da finde ich es bei Serien jetzt besser geworden und bei Filmen schlechter. Das sehe ich auch so. Also gerade was Charaktertiefe und Erzählung angeht, kann man eben in eine Serie viel mehr einbringen, als ich sag mal in einem Film, den man vielleicht in 120 Minuten abgehandelt haben muss. Sag ich mal jetzt so. Serien zum Beispiel, von denen jetzt gerade sowieso jeder redet oder geredet hat, True Detective oder Breaking Bad, da merkt man auf jeden Fall, dass man mit Serien irgendwie was machen kann, was man mit einem Film fast gar nicht hinbekommt. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass man Breaking Bad in einem Film erzählen müsste, das würde nicht funktionieren. Du musst Pinkman weglassen. Ja, die Frage ging, glaube ich, noch weiter, ne? Kannst du sie noch mal? Genau, was wäre so der größte Unterschied, also für dich so beim Sprechen auch von Realfilm und eben sowas wie Zeichentrick halt? Ach so, meinst du? Ja gut, Zeichentrick, da musst du halt die Lippe und den Gesichtsausdruck nicht so genau verfolgen wie bei einem Echtfilm, ne? Ist ja klar. Aber an sich ist eine Serie im Cartoon-Charakter natürlich ein bisschen plakativer. Und da macht die Stimme mehr aus als vielleicht Feinheiten im Gesichtsausdruck. Während das beim Realfilm, glaube ich, genau andersrum ist. Da kann man manchmal auch eine Stimme, die vielleicht nicht so hundertprozentig drauf passt, verzeihen, weil man sich den Schauspieler einfach anguckt und wenn der gut spielt, dann bringt er das auch rüber. So habe ich zumindest das Gefühl. Also es ist einfacher, einen guten Schauspieler zu sprechen als einen schlechten Schauspieler. Das ist jetzt gut von dir zusammengefasst, darüber müsste ich nachdenken. Aber ich denke tatsächlich, na gut, irgendwann wird es, glaube ich, da muss man halt gucken, ob man da Schritt halten kann. Also es ist ja schade, wenn du die ganze Zeit für einen Schauspieler eine Stimme hast, die eindimensional ist und das nicht weiter tragen kann und der Schauspieler sich da um Kopf und Kragen spielt und nachher jeder sagt, den solltest du dir lieber auf Englisch reinziehen, da ist er deutlich besser. Das wäre schon zu schade. Also glaube ich, natürlich musst du da ein guter Schauspieler für sein, um auch einen guten Schauspieler zu sprechen. Was gefällt dir denn am Synchronsprechen am meisten? Am meisten gefällt mir daran, glaube ich, dass man zum einen immer wieder Kollegen trifft dabei. Ne? Also die meiste Zeit arbeite ich ja von zu Hause aus und ich sehe niemanden dabei. Und wenn ich da mal rauskomme, dann bin ich halt bei Splendid oder bei G&G oder sonst was und treffe mal meinetwegen die Rike jetzt zum Beispiel oder den Louis Friedemann Tiede oder so. Beziehungsweise dann halt auch mal Engelbert von Nordhausen in dem Fall. Fand ich total interessant, den mal kennenzulernen. Es ist einfach spitze, wenn man da mit Leuten zusammenarbeiten kann. Und ja, ich meine, die Arbeit ist halt wahrscheinlich nicht mehr so geil, wie es in den 90ern war. Ich habe mir das so vorgestellt, dass da mehrere Leute in einem Studio drinstehen und die miteinander interagieren und dann gucken, dass das zusammen irgendwie mit deren Symbiose, ne, auf das Bild drauf passt. Das ist jetzt ja leider nicht mehr so. Aber trotzdem hat man schon Leute, die eingesprochen haben, die hörst du schon und dann kannst du darauf sprechen, dann heißt das, du machst irgendwie einen Dialog nach und du hörst, wie das im Deutschen sich aufbaut. Das ist schon ziemlich cool. Aber ich glaube, ich kann die Frage nicht zu deiner vollen Zufriedenheit beantworten, fällt mir gerade auf. Gibt es denn vielleicht einen Synchronsprecher, den du so sagst, der hat's richtig drauf, oder das wäre so ein bisschen so mein Vorbild, oder ist mein Vorbild gewesen, so ein bisschen vielleicht? Ja, Thomas Dannemann ist halt ein Gott, ne? Ist ganz klar. Manfred Lehmann ist ein Gott, auch völlig klar. Gibt einfach schon. Und ach, wie heißt er? Till, till, till, till. Sag's mir. Tilo Schmitz oder so? Nee. Thilo Schmitz, der ist es. Boah. Ja, ist richtig. Ja, und Thilo Schmitz. Thilo Schmitz ist einfach eine sehr, sehr tiefe Sau. Sehr geil. Gab es denn für dich persönlich mal so ein ganz besonderes Erlebnis, also sowohl positiv als auch negativ? Also negativ kann ich auf jeden Fall sagen, eine ganz, ganz, ganz furchtbar peinliche Sache ist mir auf jeden Fall mal passiert. Da habe ich ein Voice-Over machen sollen in einem Studio, die total für mich gesprochen haben, also die Besitzer von dem Studio, und gesagt haben, nein, lass ihn das mal machen und so. Ich war noch relativ am Anfang halt der ganzen Geschichte und hatte bis dahin echt nur Werbung gemacht. Ich hatte nur kurze Texte eingesprochen, noch nie was Längeres eigentlich. Und der Kunde hat sich darauf eingelassen. Okay, dann wurde ich dahin bestellt und habe mich schon mal ein bisschen eingelesen im Studio. Der Kunde kam dazu und hatte unglaublich schlechte Laune und setzte sich dann hin und wollte eigentlich jetzt nur mitkriegen, okay, der liefert ab, dann kann ich ja sofort wieder gehen. So, und mich hat die ganze Situation im Augenblick so unter Druck gesetzt, dass ich nicht hinbekommen habe, auch nur zwei Sätze am Stück irgendwie ohne Fehler zu sprechen. Und dann wurde der nachher so fuchsig, jemand, das brauche ich mir auch nicht anzuhören, da habe ich auch keine Lust jetzt mehr drauf, ich gehe jetzt einfach, sieh zu, dass ihr jemand anderen dafür kriegt und so, oh, ist einfach gegangen. Das war Oh, mir das ist so, hart. so, so peinlich. Und ich habe mich so tausendmal entschuldigt dafür bei den beiden, die für mich ja gesprochen hatten und die meinten aber, nö, keine Sorge, Hast alles richtig gemacht. Der hat da unmöglich dich unter Druck gesetzt. Aber also nett von ihnen einfach, die muss ich immer noch mal sagen. Das war ganz toll, dass die da immer noch zu mir gehalten haben und nicht zum Kunden. Ja. Ja, und besonders toll. Ja, ich fand es schon ganz cool, irgendwie nachher zur Release-Party von Battlefield 4 eingeladen zu sein, nach Hamburg irgendwie, Moritz Bleibtreuer kennenzulernen, fand ich auch ganz witzig. Aber war eigentlich jetzt keine große Sache. Ich fand es einfach nur toll, so man macht so ein Projekt fertig und dann wird man nachher halt auch zur Party eingeladen, was sonst halt nie passiert. Kommt ein Ja. Film raus, da lädt dich keiner ein oder kommt ein jegliches anderes Spiel aus, wird man normalerweise auch nicht eingeladen. Das war jetzt einmal und das war cool. Wie siehst du denn persönlich so den Stand und die Entwicklung von der deutschen Branche? Also ganz ehrlich gesagt, ich habe letztlich mal mit einer Synchronregisseurin gesprochen, die hatte davon erzählt, in den 90ern, das war noch cool. Da hatten wir immer jede Stunde oder alle 2 Stunden oder so Bandwechsel. Das heißt, man hatte automatisch dann erstmal irgendwie eine Viertelstunde Zeit, ist dann rausgegangen, hat sich eine geraucht, sich ein bisschen unterhalten. Man war immer mit mehreren Kollegen zusammen im Studio. Und hat nie irgendwie alleine vorm Mikrofon gestanden. Ganz anderes Feeling als heute irgendwie damit. Und wie war die Frage nochmal? Wie du den Stand und die Entwicklung siehst. Richtig. Deswegen finde ich, also da ist damals auf jeden Fall irgendwie eine Synergie aufgekommen. Zwischen Leuten so eine bestimmte Energie ist geflossen und deswegen das Synchronisierte echt gut geworden. Man guckt sich einfach jetzt mal hier Thomas Danneberg an, damals zum Beispiel mit Hess zusammen oder so. Die haben unglaublich gezaubert und vieles davon war auch improvisiert oder vor Ort nochmal geändert worden und so. Und dadurch, dass man das jetzt nicht mehr machen kann, da ist gar keine Zeit mehr für da. Man ist immer nur allein im Studio und macht das so, wie das da steht im Prinzip, ne? Ich glaube, dadurch geht dem Ganzen halt ein bisschen was verloren, was echt schade ist. Aber ich kenne es ja jetzt in dem Fall nicht mehr anders. Wiederum finde ich, dass bei Videospielen gerade unheimlich viel mehr gemacht wird. Also Ja. die sind gerade total auf dem Vormarsch und da wird ein unglaublicher Aufwand betrieben, um die Sachen immer mehr wie zum Film zu machen. Ja, also echt immer näher dran. Das ist echt. Und auch die Synchronisation, die ist ja auch teilweise, glaube ich, ziemlich schwierig, dass man, weil man kaum Bildmaterial hat. Ja, es kommt drauf an. Also bei einigen Spielen hat man die Motion Capture Dateien, also die eigentlichen Videodateien von den Leuten, die noch die grünen Punkte im Gesicht haben. Dann ist es ja wie synchronisieren. Ne? Das ist aber natürlich für die ganzen Ingame-Sachen hast du die nicht. Dafür brauchst du es ja auch nicht. Aber für die Sequenzen, wo man wirklich die Leute sieht, ist es natürlich schon von Vorteil. Dadurch wird es aber auch wirklich deutlich besser. Und bei Battlefield musstest du dann quasi wie im Krieg die ganze Zeit rumschreien, Raketenwerfer etc., oder? Das ist ganz lustig. Das Studio, bei dem ich das mache, da gibt es immer, erstmal muss der Pegel vom Mikrofon eingestellt werden auf denjenigen, der einspricht. Und dafür soll man den Satz, Achtung, Granate, so laut wie möglich schreien. Dann weißt du schon, wo es lang geht. Okay, ja. Das habe ich mir schon gedacht. Und das war für dich persönlich was, was dir sehr viel Spaß gemacht hat und was dir auch leicht gefallen ist, oder? Ja, ehrlich gesagt, leicht gefallen. Ich finde die Spielszenen dabei, die fallen mir immer sehr leicht und beziehungsweise die fallen mir nicht leicht, aber sie machen mir Spaß. Also fällt es dadurch einfach leicht, sich dann auch stundenlang damit zu beschäftigen. Ja. Wenn es Fließbandarbeit wird, also wirklich, wo man nur noch Achtung, Granate, Incoming, wie auch immer, ne, vor Ja. sich hinschreit, eins nach dem anderen, dann irgendwann hat man auch echt die Schnauze voll nach 3, 4 Stunden, ne? Und dann macht doch die Stimme irgendwann nicht mehr mit. Dann kann man irgendwann, glaube ich, auch nicht mehr. Ja. Das gehört halt dazu, bei so einem umfangreichen und großen Projekt dann halt, ne, dass sowas eben auch lange Strecken ausmacht. Was hältst du davon, wenn man öfter mal prominente professionellen Sprechern vorzieht, also für bestimmte Filme? Vorzieht. Ja, sowas meinst du jetzt hier wie Boris Becker oder Michael Schumacher oder sowas in der Art. Genau. Ja, ich meine, klar, die wollen ja verkaufen. Kann ich insofern ja verstehen, aber dass es der Qualität des Filmes jetzt nicht weiter zuträglich sein wird, ist irgendwie dann eigentlich klar, finde ich. Weil es gibt ja auch welche, die haben ja, also die sind ja schon Entertainer und die machen das dann teilweise ja auch ganz gut. Ich sag mal so ein Harpe Kerkeling oder so. Das stimmt, Harpe Kerkeling macht es wirklich gut. Aber der ist ja Schauspieler, wenn man so will. Also ich meine, wenn der nicht schon alles gespielt hat auf Bühnen, da Ja, genau, sowas halt. würde ich Aber mich dann. nie anmaßen zu sagen, er wäre jetzt einfach nur ein Celebrity, der Ja. der da was einspricht. Auch Anke Engelke, die hat, macht ja auch unheimlich viel, oder hat schon damals ganz viel geschauspielert und Gags gemacht und so weiter, alles auch vor der Kamera, die kann das auch, ne? Natürlich eben, sie spricht ja auch Marge und so, da hat sie es ja jetzt schon längst bewiesen, dass sie es kann. Ich glaube aber, sie wurde auch schon vor ihrer Rolle in Simpsons mal im Kino für einige Rollen besetzt und die waren auch immer gut, ne? Also da kann ich auf gar keinen Fall meckern, gerade in Simpsons so eine Langzeitrolle. Ich weiß ja nicht, wie es dir da ging, aber ich habe am Anfang habe ich echt gedacht, oh Gott, ja, jetzt klingt es halt wie im Englischen. Na gut, ist auch ganz okay, aber wer hat das nochmal vorher gemacht? Finde beides sehr, sehr gut. Also ich hatte jetzt nicht wirklich einen Qualitätsabfall oder so gemerkt, ganz im Gegenteil. Ach Also komm, aber die originale erste Marge, die war, also deutsche Marge jetzt in dem Fall, die war spitzenmäßig. Die hat was ganz Eigenes gehabt irgendwie, was die Amerikaner nicht hatten, finde ich. Da hatten wir denen sogar was voraus an der Stelle. Aber insofern. ja, also ich finde auch den Homer Simpson, den Norbert Castell, den finde ich auch viel besser als im Original, muss ich sagen. Ja, der war auch, also ich meine, ich finde ja, er hat am Anfang hat er das sehr, sehr viel vielschichtiger gesprochen als nachher, aber er hat es ja damit begründet, dass er eben ansonsten dummerweise nichts anderes mehr sprechen können wird in Zukunft. Deswegen kann ich verstehen, dass er die Rolle immer weiter in die Charge gezogen hat. Ja. Und jetzt hat er es ja geschafft. Ich habe 1000 Reportagen schon wieder von ihm gehört und die sind auch alle gut, obwohl ich immer denke, das ist doch Humor. Das geht einfach nicht anders. Ja, ist ein hervorragender Sprecher, muss man wirklich sagen. Wenn du ein Angebot oder eine Zusage bekommen hast, schaust du dir denn dann das jeweilige Material vorher an? Nö, eigentlich nicht. Gerade bei Synchronisationssachen weiß ich ganz häufig noch nicht mal, was jetzt kommt. Also dann wird mir das irgendwie einmal gesagt, das Projekt, aber ich habe dann immer noch keine Ahnung, worum es geht. Komme dann hin und sehe vor Ort dann erstmal ein paar Szenen am Stück, damit ich so einschätzen kann, worum es sich jetzt da handelt und was mein Charakter damit zu tun hat. Dann wird mir die Geschichte einmal erklärt und dann geht es eigentlich auch los. Dann findet man schon eine Stimme dafür. Also ist eigentlich alles immer relativ kurzfristig und zack, zack, so schnell, ne? Du hast ja immer noch einen Regisseur dabei, der wird dir dann schon sagen, wenn es nicht gut war, dann machst du es eben nochmal. Das heißt, man wird relativ schnell eingewiesen, wenn man reinkommt, oder? Ja, doch, also eigentlich ist die Einweisung ist nach 10 Minuten durch, dann bist du schon dabei zu sprechen. Das heißt, du kommst rein und sagen die, okay, du bist Space Dandy, du liebst Brüste und Ärsche und du fliegst durchs Weltall. Sprech mal. Tom, wunderbar. Ich finde, du solltest das machen. Nein, ganz so kurz ist es jetzt auch nicht. Da wurden mir schon ein bisschen mehr gezeigt, natürlich, ne? Aber du hörst ja immer sowieso ihn erstmal sprechen, bevor du es machst. Also insofern hast du ja dann schon ganz viel von diesem Habitus mitbekommen und hast schon eine Idee, wohin es geht, ne? Also gerade jetzt in dem Fall von Space Dandy war es unheimlich einfach, sich da drauf zu setzen, weil er schon so abgefahren alles gemacht hat, dass man das eigentlich nur nachmachen brauchte und man hat sich einfach mit seiner eigenen Stimme drüber gelegt. War gar kein Problem. Hast du dich dann halt auch sehr stark am japanischen Original orientiert? Ich denke, das hört man. Also wenn man beides gegenhört, ich glaube, dann kann man schon ziemlich sagen, so ja, hier, das und das und das, die und die Tonhöhen und naja, wie soll man sagen, die Ausdrücke und so weiter, das geht alles eigentlich ziemlich genau mit. Was hältst du denn dann von Aussagen wie die Synchronisation ist schlecht oder der Originalton ist sowieso immer besser? Ja, der ist immer besser, ne? Ja, keine Ahnung. Ist ja die Frage, was man hier überhaupt macht. Ich meine, warum werden Filme in Deutschland synchronisiert? Weil die meisten Leute eben dann die Originalsprache eben doch nicht so fließend sprechen, dass sie es eben dann lieber auf Deutsch hören möchten. Und dann kann man nur probieren, es so gut wie möglich halt entweder auf eine eigene Art und Weise oder eben so gut wie möglich nachzumachen. Ist ja immer klar, dass derjenige, der es selber geschauspielert hat, in dem Fall natürlich auch in der Situation drin ist und dass der Ton natürlich jetzt erstmal perfekt ist. So. Und dann versucht man dem natürlich irgendwo beizukommen. So würde ich das jetzt sehen. Also ist ja klar, dass das Original, wenn ich jetzt hier so sage, Robert De Niro spielt jetzt die Rolle so und so, XY, dann, wenn ich mir das anhören möchte und sagen, wirklich beurteilen möchte, ist er denn wirklich der Schauspieler, dieser große Schauspieler, muss ich es mir eben auf Englisch reinziehen. Aber ich finde, unsere deutsche Synchro ist genial. Also ist die beste Synchronisation weltweit. Insofern, ich finde, da kann man sich nicht beschweren. Schaust du denn Serien oder Filme eigentlich immer im Original, oder? Auch zum Teil, mal so, mal so. Ja, ich habe jetzt Modern Family zum Beispiel gerade, das gucken wir gerade durch. Echt Folge für Folge, das schluckt man ja quasi weg. Die gucken wir uns wieder auf Deutsch an. Ja. So wie es gerade kommt. Dann hatte ich hier Curb Your Enthusiasm, habe ich mir komplett auf Englisch reingezogen. Also ich habe da jetzt eigentlich keine Vorbehalte bei. Oder South Park finde ich. South Park gucke ich mir auch nur auf Englisch an. Nur auf Zumindest. Englisch. Ja, weil die neuen Folgen kommen erst auf Englisch raus. Und wenn du sie sehen willst, dann sind die sofort auf Englisch. Wenn ich jetzt erst auf die Synchro warten wollen würde, dann müsste ich, glaube ich, 2, 3 Monate auf jede Folge warten. Da habe ich keine Lust drauf. Aber gerade in dem Fall ist die Synchro ja auch was Besonderes. Ne? Im Original sprechen das, glaube ich, nur 2 Leute. Kann das? Oder 3? Ja, ich glaube, ab und an kommt ein 3. dazu. Aber die meisten Rollen machen, glaube ich, die beiden selber. Ne? Ja. Die beiden selber machen das. Und im Deutschen sprechen das ja ganz, ganz viele verschiedene. Und ich finde, die Synchro ist da natürlich auch ziemlich gut, oder? Ziemlich gut gelungen. Total, auf jeden Fall. Ich finde, Cartman ist geil. Spitzenstimme. Und vor allen Dingen, wenn man ihn mal normal reden hört, würdest du nie erkennen, dass das jetzt Cartman ist. Ich war auch völlig desillusioniert. Ja, ich habe immerhin auch noch nicht das Gefühl, ich spreche hier mit Space Dandy. Ne? Ein Scherz. Nee, ja, eben, genau, klar. Also an der Kasse bei Aldi werde ich auch nicht erkannt. Sind sie nicht Space Dandy? Genau. Das wäre auch ein komisches Gefühl, oder? Diese Locke, ich erkenne sie wieder. Ja. Wurdest du denn generell schon mal erkannt? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Also wenn ich nicht sowieso in einem Sprecherumfeld gerade war, dann hat man mich noch nie erkannt. War dir denn schon mal was im Studio peinlich? Also irgendwie eine Textzeile oder etwas, was du spielen musstest? Nee, bei Sachen, die ich spielen musste, war mir bisher noch gar nichts peinlich, muss ich ehrlich sagen, weil es ja immer so ein künstlerisches Ding ist. Es gab aber schon so den einen oder anderen Werbespot, den ich einfach abgelehnt habe, weil Inhalte da vertreten wurden, die ich jetzt so nicht zusammenbringen möchte mit meiner Station-Voice-Tätigkeit hier bei Super RTL zum Beispiel. Wenn da jetzt ein Spot kommt fürs Pascha, da hatte ich letztlich den Fall genau. Da habe ich dann auch gesagt, nee, ich kann hier nicht für einen Sauna-Club einsprechen und gleichzeitig für Super RTL für kleine Kinder irgendwas anmoderieren. Das ist irgendwie schmutzig, das tue ich nicht. Okay, also ziehst du bei Werbung schon eine klare Grenze? Ja, ich finde, das muss man aber auch, ne, um irgendwie ein bisschen integer zu bleiben. Wie läuft denn die Arbeit so generell ab? Also wie ist denn so die Atmosphäre im Studio? Meinst du jetzt bei mir, in meinem Studio hier oder wo? Ja, du bist ja auch manchmal bei Splendid oder so. Ja, boah, bei Splendid ist die, ich habe ja da mit verschiedenen Regisseuren zu tun. Jeweils anders ist natürlich auch das Klima, je nach Tagesform, aber im Prinzip sind eigentlich alle immer ziemlich locker drauf. Es muss natürlich auch viel weggearbeitet werden, worauf Leute nicht unbedingt Lust haben. Und gerade die Regisseure, die hängen ja auch dann ein bisschen länger in den Projekten drin, haben vielleicht sogar das Buch dazu geschrieben. Und wenn es dann eben der 57. Zombie-Film in dem Jahr ist, dann geht denen auch langsam mal ein bisschen die Lust flöten und dann wollen die es auch einfach nur weghaben. Ja, das hast du gut angesprochen mit diesem ganzen Zombie-Hype, der da immer noch ist. Ja, und das, ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, da kann man auch im Deutschen nicht mehr draus machen, als da im Englischen oder Polnischen vorher war, ne? Ja. Trotzdem ist es einfach immer lustig. Ich finde selbst die Zombie-Filme, finde ich alle lustig. Macht immer Spaß eigentlich. Gibt es denn vielleicht eine Figur oder einen bestimmten Charakter, der dir ganz besonders am Herzen liegt? Also ich muss sagen, Space Dandy ist schon, fand ich bisher echt die schönste Rolle, die ich hatte. Also ganz davon abgesehen, dass es natürlich eine Hauptrolle war, finde ich den Typen so lustig. Und ich habe mich immer schon beim Anspielen der japanischen Takes, habe ich mich schon immer so kaputt gerollt, bevor wir es nachgemacht haben. Und dann haben wir uns nochmal immer kaputt gelacht. Also erstens hat es unheimlich viel Spaß gemacht, das zu machen. Und zweitens konnte man sich da voll ausleben. Ne? Normalerweise wird es ja mal festgelegt, sondern sagt man hier, da sprichst du jetzt ganz tief. Oder bei einer anderen Rolle, keine Ahnung, du bist jetzt hier ein bisschen schwul oder so. Ne? Man hat immer eine Richtung, in die man gerade geht. Und bei Space Dandy ist ja irgendwie alles mal mit drin, weil diese kleinen Sprünge immer vor irgendwelche Wasserfallhintergründe oder so, und wenn man dann wieder voll abfreakt und nach oben guckt, oh mein Gott, das liegt mir unheimlich. Finde ich total lustig. Das hat echt Bock gemacht. Gab es denn dann vielleicht auch schon mal eine Rolle, in der du dich wirklich fehlbesetzt gefühlt hast? Ja, gab es ein paar sogar. Hatte ich am Anfang echt gedacht, das würde nicht passen. Dann hat man mir nachher das Resultat gezeigt und da war ich dann wieder selber überrascht, dass es auf eine ganz andere Art und Weise, die ich vielleicht gedacht hätte, dann irgendwie doch passte. Aber ich denke mir dann immer, das ist nicht meine Aufgabe, zu überlegen, ob ich da jetzt drauf passe oder nicht, sondern eigentlich ja die Aufgabe des Synchronstudios. Und die werden schon meistens da ihre Gründe für haben. Ne? Und tatsächlich stellt sich echt nachher raus, dass passt dann irgendwie doch auf eine andere Art und Weise, als es vielleicht im Englischen oder im Original jetzt passte. Hast du denn vielleicht durch deine Arbeit als Sprecher schon den einen oder anderen tollen Film oder vielleicht eine Serie entdeckt, also so vielleicht als Geheimtipp, wo du vielleicht gar nicht drauf gestoßen wärst? Doctor Who. Ja, Doctor Who ist saulustig auf jeden Fall und ich kannte Doctor Who, bevor ich es eingesprochen habe, überhaupt nicht. Kann ich echt nur empfehlen. Also vor allem, ich glaube, hier gibt es jetzt inzwischen wie viel? 200 Staffeln? Ich weiß es nicht, es gibt so viele Staffeln von Doctor Who. Und der moderne, also der jetzige, aktuelle, oder ist es schon der davor, Dr. Hoover? Ich glaube, ich habe zwei verschiedene jetzt schon eingesprochen. Kann das sein? Weiß ich nicht. Das hat dir aber auf jeden Fall gefallen. Das fand ich super lustig. Also auch eine unglaublich hanebüchende Story irgendwie ab und an. Und das ist denen aber völlig egal. Und es geht einfach weiter. Nächste Folge startet wieder komplett anders. Kannst du deine eigene Stimme denn ausblenden, wenn du selbst was gesprochen hast, das dann anschaust? Nee, nicht wirklich. Also ich gucke mir auch die Sachen, die ich da mache, eigentlich nicht großartig an. Außer ich will mal eben hören, wie es auf der Figur denn so gewirkt hat. Aber also wenn ich jetzt Space Dandy zum Beispiel, wie soll ich da ausschalten, dass ich das bin? Das geht, glaube ich, gar nicht. Oder wie? Das haben ja, glaube ich, schon viele gesagt, dass sie dann sagen, ja, ich gucke mir sowas auf jeden Fall einfach selber nicht mehr an. Ich gucke mir nur noch das Original an. Wobei ich jetzt dummerweise kein Japanisch verstehe, also muss ich mich anhören. Ja, oder man guckt Japanisch mit deutschen Untertiteln. So wird es auch gehen, das ist mir aber zu anstrengend. Und genau deswegen wird halt dann auch wieder synchron gemacht, ne? Siehste, also hat auch alles seinen Zweck. Gibt es denn bestimmte Rollenangebote, bei denen du wirklich nervös bist, so dem Original gerecht zu werden oder generell vielleicht vor einem Casting nervös bist? Ach ja, das war ich sicherlich vor allen Dingen in den ersten 2 Jahren noch mehr. Gerade wenn es dann irgendwie um eine größere Rolle ging, habe ich mir schon gedacht, so hoffentlich machst du das. Also wenn man es einmal am Anfang falsch angeht, dann hast du plötzlich nachher nicht mehr die Zeit, um alles nochmal zu machen, wenn du dich später dann dazu entscheidest, oh, vielleicht hätte ich es doch besser so und so machen sollen. Ne? Deswegen, da hatte ich schon ein bisschen Bammel vor. Aber eigentlich bin ich da ganz locker drin geworden. Weil du wirst halt drauf angesprochen, da musst du erstmal gucken, ob du es wirklich wirst. Und dann gehst du hin und machst das mal ganz locker runter. Und das wird schon. Man lässt sich so ein bisschen mittreiben. Und dann passt es eigentlich immer. Da bin ich jetzt nicht mehr nervös vor. Du warst ja auch auf der Animagic. Dort habe ich dich ja ganz direkt nach einem Interview gefragt. War das deine erste Anime- und Manga-Messe und was hältst du eigentlich davon? Ja, war meine erste Anime-Messe und ich wurde sofort gefragt, ob ich Autogramme geben will. Und als ich dann da saß, habe ich mir dann auch ganz ehrlich gedacht, oh Mann, warum sitze ich hier eigentlich? Im Prinzip wollte natürlich jeder zum Regisseur, der neben mir saß. Ne? Und ich saß auf dem Weg zu ihm. Und aus Mitleid haben einige Leute auch ein paar Autogramme von mir mitgenommen, weil ich da einfach saß. Aber hey, nee, ich fand es super lustig, vor allen Dingen eben unser Seminar, was wir da hatten, die Rico und ich, das fand ich richtig cool, das hat Bock gemacht. Und einfach mal ein bisschen rumzugehen. Mir blieb unheimlich wenig Zeit leider, mich mal wirklich da umzugucken, weil die mir so ein Programm gestrickt hatten, wovon ich auch gar nicht ausgegangen war. Ich dachte irgendwie, ich komme da jetzt hin, okay, sie hatte gesagt, Autogramm, Stunde, Stunde, okay, eine Stunde, dachte ich, sitze ich dann da und mache ein bisschen Autogramme. Im Endeffekt waren es ja, glaube ich, über 2 Stunden, die wir an verschiedenen Orten Autogramme geschrieben haben. Das war schon ein bisschen viel eigentlich. Aber die Animagic selber sieht nach einem richtig lustigen, bunten Haufen aus, den ich auch noch gar nicht so in der Gänze begreife. Aber ich find's cool. Ja, also ich meine, ich fand jetzt nicht, dass man nur dich nur auf dem Weg begegnet hat zu Minami, sondern dass man, weil du bist ja die Hauptrolle, du bist ja der Space Ja, Dandy. aber die Rolle hatte doch bis dahin noch keiner auf Deutsch gesehen. Keiner kannte mich doch da. Ja, okay, das stimmt zu dem Zeitpunkt. Da hast du schon recht, klar. Das fand ich schon im Vorhinein ein bisschen komisch, aber gut. War auch mal lustig, das mitgenommen zu haben, aber das bräuchte ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal. Habe ich mir schon direkt danach gedacht. Naja, also so eine Autogrammstunde meine ich jetzt, weißt Okay, ja, dann bin ich ja froh, dass ich noch ein Autogramm von dir bekommen habe, das sich auf jeden Fall bei mir ganz in Ehren im Sammelschuber reingesteckt hat. Vom Space Dandy. Als Ehrengast warst du ja auch beim Synchron-Workshop von Rike und ihrem Team. Was war das denn für ein Erlebnis für dich? Gerade auch das persönliche Lob vom Studio Bones-Produzenten Minami. Das war natürlich super cool, dass er das wirklich auch bemerkt hat und da auch ein paar lustige Bemerkungen zu gemacht hat. Das hat echt Spaß gemacht. Also einfach auch zu merken, dass ihm als Macher der Serie die deutsche Realisierung da eben auch gefällt. Ne? Gerade für die Hauptrolle, das ist ja nicht so unwichtig, dass sie ihm auch gefallen sollte. Ne? Ja. Fand ich richtig cool. Aber ich fand es auch sau interessant zu sehen, wie halt ein paar Leute da rangegangen sind und versucht haben, die Rollen zu sprechen. Also einfach jetzt so als Laie, ne? Die ganzen Rollen in den Szenen danach zu sprechen. Da sind Sachen aufgetaucht, also Probleme auch an Stellen aufgetaucht, da habe ich einfach gar nicht drüber nachgedacht, dass es da Probleme geben könnte. Total lustig. Lass mich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Also es gab echt ein paar Leute, die es super gemacht haben und es waren einfach ein Ja, paar ist Leute mir auch dabei. aufgefallen. Genau, und es waren ein paar Leute dabei, wo man dann schon gedacht hat, okay, das ist das. Das dauert gerade irgendwie zu lang. Das funktioniert einfach nicht. Das hat sich manchmal ein bisschen hingezogen, das stimmt. Also. Also einfach auf die Anweisungen nicht so zu reagieren zu können. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, das war auch mal interessant zu sehen, fand ich einfach. Man braucht halt auch dann irgendwo ein gewisses Talent dafür, das umzusetzen. Ja, offensichtlich. Ich meine, wenn man sich da als Laie vorstellt und sich, sag mal, vorher auch wirklich noch nie mit seiner Stimme gearbeitet hat, sag ich mal, dass das dann schwerfallen kann, das hat man dann auch gesehen. Ja, und mir kam das immer bisher als eigentlich vorausgesetzt vor. Deswegen war es für mich interessant, da mal zu sehen, dass das eben eigentlich ist wirklich keine Voraussetzung. Also das ist, hat nicht jeder, das kann nicht jeder. Das ist schon ganz cool zu sehen. Aber du hast auch recht, wenn du sagst, dass da ein paar das wirklich gut gemacht haben. Also. Ja, wirklich, auf jeden Fall. Da waren ein paar völlig überraschend dabei. Kannst du dich noch an die Kleine erinnern? Die ganz Kleine, die da auch ach, was hat sie denn immer Die hat gesagt? doch den Roboter Cutie gesprochen, ne? Den Roboter, genau, richtig. Ja, das hat die ziemlich gut gemacht, muss man echt sagen, ne? Das hat die super gemacht. Also völlige Überraschung irgendwie auch. Ja. Alle haben sie da so ein bisschen zurückgehalten am Anfang. Dann hat sie gesprochen. Sie hat ja, glaube ich, fünfmal, sechsmal vorher schon aufgezeigt. Ja, Und die Kleine klar. schon drauf gezeigt, nimm doch mal das Mädchen, nimm doch mal das kleine Mädchen, die will die ganze Zeit. Ja. Dann wurde sie endlich genommen und bam, da hat sie voll an reingehauen. Super. Ja, das war auch wirklich eine coole Aktion. Das hat auch, dass ihr das, also du und Rieke, das, sag ich mal, vor Publikum gesprochen hat und da hat man wirklich den Unterschied gesehen zwischen Profi und Laie. Ihr hattet das sofort, sag ich mal, im Kasten halt. Boah, da war ich ja echt froh, als wir das fertig hatten, ehrlich gesagt. Ja? Jetzt echt? Ja, wirklich. Live da irgendwie zu stehen, ich hab mir die ganze Zeit gedacht, um Gottes Willen, weißt du machst das beruflich, wenn du dich jetzt versprichst oder jetzt dich gerade verliest, dann ist das Ja. sehr peinlich. Vor allem, wenn man da dann als Ehrengast sitzt, ne? Ja, eben. Ja, aber für Rieke wäre es sicherlich genauso peinlich, wenn sie sich da jetzt versprechen würde oder vor allen Dingen sich verlesen würde. Ja, da habt ihr euch richtig zusammengerissen. Das muss man dann, ehrlich, ja. Wir haben uns auch vorher unterhalten und beide waren gut nervös auf jeden Fall vor unserer kleinen Performance. Hat Danach. man euch aber nicht angemerkt. Siehst du, perfekt, genau. Wir haben die zitternden Hände am Papier einfach festgehalten und dann hat es geklappt. Ja, also, noch, das war schon cool. Und ihr hattet auch die Lacher so auf eurer Seite, ne? Ach, gerade die Rieke mit ihrem coolen Lachen da von der Honey, das ist einfach spitzenmäßig. Da habe ich selber. Bin ich selber ein lautes Lachen, glaube ich, ausgebrochen, als sie das gemacht hat. Das bringt die so auf den Punkt, ne? Das kennt man aus sämtlichen Animes, dieses hohe Lachen von den Mädels ganz häufig, ne? Und das ist sie einfach. Das klingt original. Und gerade auch so diese Laute zu machen, ne? Dieses und so. Genau. Wie stehst du denn generell zum Anime Space Dandy, beziehungsweise auch zu deiner Rolle? Kannst du dich denn irgendwie mit ihm identifizieren? Also wenn du jetzt meinst, ob ich irgendwie Kopfgeldjägermäßige Anleihen in mir habe oder denke, demnächst ins All reisen zu wollen oder sonstiges, nein. Aber ansonsten, der Typ ist natürlich einfach nur Unikum, ist einfach nur sehr, sehr lustig, was die Produzenten sich da mit dem ausgedacht haben. Und die haben sich, glaube ich, echt sehr, sehr freie Hand gelassen und mir macht es einfach unheimlich Spaß. Insofern, ich würde also jede weitere Staffel sehr, sehr gerne machen. Und würde auch hoffen, dass das mal irgendwo gesendet wird oder zugänglich gemacht wird, dass es einem größeren Publikum gezeigt werden kann. Weil das ist schon echt was cool Vorzeigbares, finde ich. Dann freust du dich auf jeden Fall auf die zweite Staffel. Total, auf jeden Fall. Die wurde ja angekündigt, sag ich mal, in Japan. Ach ja, wird schon angekündigt? Ja. Du erzählst mir gerade was Neues, aber das ist sehr gut. Das heißt wohl, bei Erfolg, wenn das Ganze gut ankommt, kann man doch bestimmt auch mit einer Veröffentlichung in Deutschland rechnen. Und dann darfst du auch wieder zurückkehren, wahrscheinlich, oder nicht? I totally hope so, ja. Auch in Fate Zero hast du mitgesprochen, diesmal aber einen düsteren Charakter mit dem Priester Kirei Kotomine. Ah, das hat total Spaß. Und wie schon gesagt, also das war auch, das ist einer von diesen Charakteren, die halt echt, ja, ziemlich düster und böse sind. Wobei der ja die ganze Zeit so ein, ich weiß, du kennst jetzt wahrscheinlich die Namen auch noch von den Charakteren. Ich kenne die leider alle gar nicht mehr, weil es schon eine Weile her ist. Da ist doch dieser Blonde dabei irgendwie, der ständig halbnackt vor ihm liegt. Weintrauben isst und Wein trinkt und so. Genau. Das hat ein etwas, ein, also erzeugt eine etwas komische Stimmung, finde ich, aber damit muss ich mich ja nicht auseinandersetzen. Ich finde eher, ihn zu sprechen war auf jeden Fall sehr einfach, weil er einfach durchtrieben, dunkel, böse ist. Fiel mir gar nicht schwer, fand ich gut. Obwohl man muss wirklich sagen, dass Fate Zero wirklich vielschichtig ist. Also das ist, sag ich mal, hat nicht so Charaktere, sag ich mal, die man sofort durchschauen kann, sag ich mal, dieses Schwarz-Weiß, der ist böse, der ist gut und so, sondern eben, dass halt verschiedene, ja, Figuren einfach aufeinander prallen, die dann jeweils noch ihren Servant haben, Ne, also Kirei hatte ja den Assassin, sag ich mal. Und ja, die dann da quasi in so einem Kampf stehen, wo jeder seine eigenen Beweggründe hat, seine völlig eigenen Ansichten hat, was er denn mit dem Heiligen Gral dann bei, ja, also anstellen würde. Und das ist halt das, was das so interessant macht, dass man halt nicht nur Schwarz-Weiß hat. Aber Kira ist da schon, ich sag mal, ein krasser Charakter, gerade was der auch so im Kampf anstellt, ne? Du darfst mich jetzt nicht falsch verstehen. Ich wollte nicht sagen, dass die Serie irgendwie Ja, eindimensional nein. oder einfach wäre. Auch der Charakter hat natürlich seine Phasen, aber ich finde, bei ihm ist es einfach, sich immer zu denken, ja, der ist eigentlich die ganze Zeit durchtrieben und hat Ja. seinen eigenen Plan. Und dadurch fällt schon vieles einfacher, wenn man ihn spricht, finde ich. Weißt Ja, klar, auf jeden Fall. Du hast ja auch eine Band und machst demnach auch sehr gerne Musik als Sänger. Hilft dir das denn bei deinem Bereich Synchron eigentlich in irgendeiner Weise? Also, da ich ja nie eine Sprecherausbildung hatte, habe ich tatsächlich auf meine Gesangsausbildung immer zurückgegriffen. Das war also wirklich wichtig, glaube ich auch. Irgendeine Art von Stimmbildung muss man, glaube ich, gehabt haben, um als Sprecher gut arbeiten zu können, damit man einfach weiß, wo man seine Stimme am besten anpackt, um verschiedene Dinge zu tun. Auch allein schon von der Luftkontrolle her und so, ne? So ein bisschen Druck. Das hat mir definitiv geholfen, aber ich singe ja immer noch. Also wir machen ja immer noch viel mit den Groovesuckers und versuchen da ja gerade das auch noch, das sozusagen als zweites Standbein noch auf die Beine zu stellen. Mal gucken, ob das klappt. Was machst du denn neben deinem Beruf am liebsten dann? Wahrscheinlich mit der Band? Genau, ja klar, auf jeden Fall. Wir haben letztes Jahr ein Album rausgebracht und hatten gestern auch einen Support-Act für einen Support-Gig für GoGo Berlin hier in Essen und versuchen da halt so ein bisschen, also jetzt, wir sind da jetzt nicht irgendwie jede Woche unterwegs oder so, wie vielleicht andere Bands mit Leuten, die Anfang 20 sind. Wir haben ja alle Jobs, also können wir nicht irgendwie, können wir nicht jeden Tag woanders sein, das geht halt nicht, ne? Aber wir versuchen da in unserem Rahmen auf jeden Fall so viel wie möglich für zu machen. Und wer Lust hat, kann ja mal reinhören, ne? Groovesuckers.com. Auf jeden Fall. Kannst du dich noch an die Serie Orphan Black erinnern? Ja, so geht so. Da hast du so einen Oliver Duval gesprochen. Das ist so ein Typ, der hat so einen Schwanz. Also Ach hinten. du Schande, ja. Ach! Ja! Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, war auf jeden Fall köstlich gelacht, als die Szene irgendwie kam, wo sie ihm den Schwanz abgeschnitten hat. Ja. Ja, das war ganz gut. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer er war. Ich meine irgendwie, sie hat doch eine andere Identität oder so, ne? Sie ist ein Klon von mehreren Klonen. So war das genau mit Klonen, richtig. Genau. Die Serie läuft momentan, ich habe gerade durch Zufall irgendwann mal gesehen, auf ZDF, glaube ich gerade, ne? Da lief die, glaube ich, mal, ja? Genau, da lief die erste Staffel mal. Und da muss man auch echt sagen, dass das im Zusammenhang eine echt starke Serie ist. Ich habe die da nie irgendwas im Zusammenhang von gesehen, da ich ja nur meine Ja, Szenen halt genau. mit ihm hatte. Ich habe echt nicht geschnallt, worum es da geht. Ja, klar, verständlich. Mal vor, er hatte irgendwas Durchtriebenes vor und dann musste sie ihm nachher leider diesen Schwanz abhacken. Dann musste ich quieken am Ende. Das war auch lustig. Und in Magi hast du ja den Ugo gesprochen, den Jin. Genau, richtig, den Kopflosen. War ja auch wieder ein Anime. Würdest du sagen, dass du Anime gerne sprichst? Ja, sicher. Doch, finde ich schon, auf jeden Fall. Ich finde aber auch, dass Animes, also dass ich über die Jahre jetzt, wo ich es auch wirklich spreche, erstmal mitbekommen habe, dass Animes so breit aufgestellt sind und dass man eigentlich so ziemlich, ja, so ziemlich jedes Feld in einem Anime irgendwo bedient findet, finde ich. Das ist richtig cool. Also wird immer größer, habe ich das Gefühl, auch gerade in Europa jetzt, ne? Ja, ich sag mal, es ist wieder, sag ich mal, ein bisschen im Kommen. Es ist wieder so ein bisschen ein Hype. Das freut uns natürlich auch als Fans dann. Gerade es ist halt wie Hollywood im Prinzip. Es gibt halt für jede Sparte was, für jedes Genre was. Und es ist nicht Anime, ist nicht ein eigenes Genre, sondern Anime bietet eben viele Genres. Das stimmt. Das ist halt das Schöne daran. Und auch viele Klischees sind in einigen Serien eben mehr und in anderen weniger vertreten. Ne? Es gab ja diese bestimmten Zeichen bei Sailor Moon damals zum Beispiel noch, ne? Mit diesem Tropfen, der da oben dran war oder so. Da hat man gesagt, ja, das ist typisch Anime. Das ist jetzt heute Ja, auch gar nicht klar, mehr so. ja. Da gibt's sowas, was in Space Dandy auch teilweise, sag ich mal, übertrieben dargestellt wird, mit Absicht. Die haben das extra mit reingenommen, natürlich, klar. Ja, ja. Um das auch ein bisschen zu persiflieren, was ich aber auch echt super lustig fand. Ach naja, also, aber es ist gar nicht so klischeehaft, wie man das noch aus den 90ern vielleicht kennt, wo man sich gesagt hat, oh, das ist so ein bisschen nerdy, keine Ahnung, ne? Das ist es inzwischen einfach nicht mehr. Ich meine, gerade jetzt, wenn man sagt Space Dandy, weil Space Dandy sieht, finde ich, nicht unbedingt wie ein Anime aus. Ich finde, das sieht mehr nach einer amerikanischen Zeichentrickserie aus. Du weißt ja, ich finde, es sieht genauso aus wie die Ghostbusters aus den 90ern damals, was ja auch in Japan gezeichnet wurde. Genauso gezeichnet irgendwie, wenn ich jetzt an Igen denke, irgendwie von den Ghostbusters, auch diese klare Zeichnung häufig und dann mit den Haaren irgendwie, so ein auffälliges Haarbild, das ist irgendwie sehr, sehr ähnlich gezeichnet, finde ich. Also es sei denn natürlich, die Zeichner haben sich ja auch viele Sachen erlaubt, wo alles entgleist, ne, wo Space Dandy plötzlich auch nicht mehr so aussieht wie er selbst und so, ne, weil er irgendwelche verrückten Grimassen irgendwie da macht. Ja, so wie die Zombie-Episode oder so. Ach, die ist super. Die habe ich mir letztlich nochmal reingezogen, weil ich die mal zeigen wollte, was ich denn da überhaupt mache. Wollte einer meiner Freunde wissen. Habe ich ihm die Episode gezeigt. Also ja, ich habe ja, glaube ich, bei Space Dandy als Erster eingesprochen für alle Folgen. Ja, deswegen habe ich die restliche Synchro erst auf der fertigen DVD von den ersten 4 Folgen gehört. Deswegen, ich hoffe da noch die nächsten von bekommen zu können. Aber Miau und Cutie sind auch gut getroffen, von daher muss man wirklich sagen, dass die deutsche Synchro da echt einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Fand ich von vorne bis hinten bisher extrem lustig gemacht. Also ob im Deutschen oder im Japanischen, fand ich echt cool. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf dem Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal Synchronsprecher zu werden? Also ich glaube, der sicherste Weg, um da hinzukommen, wäre tatsächlich eine Schauspielausbildung zu machen. Dann wird man, glaube ich, ganz gerne bei Firmen, die eben Synchronisationsarbeiten machen, zumindest schon mal für Ensemble-Sachen vielleicht besetzt. Wenn die dann sehen, man ist in bestimmten Szenen sehr souverän, dann nehmen die einen vielleicht auch auf Einzelrollen und dann vielleicht, ne, immer weiter kann man sich da hocharbeiten. Wenn man allerdings keine Schauspielausbildung hat, dann ist es eigentlich sehr, sehr schwierig. So, ich habe mich da ein bisschen reingemogelt und es hat geklappt, aber das ist definitiv nicht die Regel. Und die versuchen da auch eigentlich darauf zu achten, dass da Leute, die keine Schauspielausbildung haben, gar nicht erst reinkommen. Was ich auch eigentlich richtig finde, muss ich jetzt nochmal dazu sagen. Auch, ne, das sollten natürlich normalerweise wirklich Leute machen, die da ausgebildet für sind, und deswegen gibt es ja nun mal Schauspieler. Wenn man jetzt aber nun mal schon von vornherein zu alt war, um noch eine Schauspielausbildung zu machen, als man drauf kam, wie es jetzt bei mir war, da muss man sich da halt ein bisschen reinmogeln. Hat auch geklappt. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Haters gonna hate. Nein, Quatsch. Ach, ich weiß nicht. Ich finde, das darf man alles nicht so eng sehen. Aber ich kenne natürlich jetzt auch viele, viele Stimmen aus dem Internet, die sich über so gut wie jede Synchronisation, sei es jetzt bei Spielen oder sei es bei Filmen, aufregen wollen. Dann sollen sie es machen. Ist ja egal. Im Endeffekt werden Synchronisationen immer weitergemacht, weil die meisten Leute immer noch es gerne auf Deutsch sehen wollen würden. Und wenn man da immer noch probiert, gewissenhaft gut, so gut wie möglich an das Original ranzukommen oder vielleicht sogar einen eigenen Stil im Deutschen mit reinzukriegen, was zum Beispiel wie bei Serien wie Die Zwei damals grandios geklappt hat, dann würde ich sagen, sind wir doch alle auf dem ganz richtigen Weg. Und ob man sich das jetzt angucken oder anhören will auf Deutsch oder nicht, das bleibt ja immer noch jedem selbst überlassen. Genau, so ist es. Na? Dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich bedanke mich bei dir, Tobias, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Ja, danke dir, Tom. Hör mal, dann thanks for having me, wie man so schön sagt, ne? Ganz genau. Und wir freuen uns natürlich auch wieder über eure Kommentare und natürlich eure positiven Bewertungen. Ja, ich freue mich schon dann auf das ganze Feedback und sage dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.